Mündlicher Ausdruck, Aufgabe 4. Zurzeit gibt es in vielen Bereichen in Deutschland Sparmaßnahmen. Auch an Ihrer Hochschule wird heftig darüber diskutiert, wo man Geld einsparen könnte. Einer der Vorschläge ist, die Universitätsbibliothek erstens am Sonntag